Klopsi-Cast! Heute kann ich den so spät machen, weil eigentlich würde ich den nicht so spät machen. Aber ich musste jetzt noch die Uni-Sachen fertig machen und weil du den ja, solange du Internet hast, eh nicht zum Schlafen anhörst, kommt er jetzt eben mal auf die Leine, nachdem du schon schlafen gegangen bist. Ja, es ist jetzt 20 vor 1. Oh Gott, ich muss echt langsam schlafen. Ja, Gott, ich weiß, inflationär. Aber ich muss morgen früh raus und das Protokoll abgeben und vielleicht auch schon die eine oder andere Sache da machen. Also abrotieren oder sowas, je nachdem, wie viel morgen an den Rotationsverdampfern los ist. Wir haben 5 Rotationsverdampfer in unserer Hälfte des Labors, in der ungefähr 40 Leute stehen. Und der Job in diesem Praktikum besteht im Prinzip ausschließlich aus Abrotieren. Also, good job, Geräteverwalter. Das war eine kluge Entscheidung. Aber jetzt, heute merke ich zum ersten Mal, also wir sehen uns ja morgen schon wieder und ich freue mich so unfassbar drauf und ich merke heute zum ersten Mal, dass tatsächlich diese Trennung unsere Beziehung auch vermutlich sowas wie eine neue Dimension hinzufügen kann. Nämlich irgendwie finde ich es aufregend, dass du mir jetzt Dinge in Kiel zeigen kannst. Also, dass wir einander wieder mehr zu erzählen haben, weil wir so unterschiedliche Leben jetzt haben. Aber auf der anderen Seite, ich fand es eigentlich auch ganz schön, als wir uns erzählt haben, was in unserem Alltag so abgeht, als der Alltag sich noch so ein bisschen geähnelt hat. Also ist nicht unbedingt ein Gewinn in dem Sinne, dass es besser wäre als vorher, aber es ist eine Erweiterung, das kann man ja vielleicht mal so sehen. Und dann kannst du mir das Meer zeigen, vielleicht schaffen wir es da ja auch hin. Und ich hoffe wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, dass dein Adventskalender noch fertig wird rechtzeitig, weil ich den dir echt, echt gerne geben möchte. Und ja, müssen wir halt mal gucken, ne? Aber wenn alles so zuverlässig ist, wie alles in den letzten Tagen war, dann wird vermutlich nichts klappen. Der Typ ruft morgen um 16:59 Uhr an und sagt, er fährt doch nicht. Und ich sitze das Wochenende über in Köln und überlege, ob man sich auch umbringen kann, wenn man nur genug isst. Ja, kann man vermutlich. Kommt immer drauf an, was. Wenn man über lange Zeit genug isst, dann bringt man sich damit ja auch irgendwie um. Ist das dann eigentlich Suizid, wenn man einfach ganz fett ist und dann irgendwann an einem Herzinfarkt stirbt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ach ja. Ja, heute habe ich von der Außenwelt nicht so richtig viel mitgekriegt, aber jetzt lasse ich dich mal teilhaben an meinem Trip durch die Nachrichtenwelt. Nämlich, was haben wir hier denn Schönes? Aha, diese Dschihadistentypen haben Kaptagon genommen, Phenethylin. Also diese Paris-Attentäter, um sich zu betäuben. Was steht denn hier so? Kaptagon ist der Handelsname für den Arzneistoff Phenethylin. Im Nahen Osten ist sie schon lange recht beliebt, auch die Terroristen von Paris sollen sie genommen haben. In Liberia sollen Kriegstreiber Kokain eingesetzt haben, um den Mut ihrer Kämpfer zu steigern. Auch die Taliban sollen Drogen nutzen, um ihre Soldaten auf Linie zu bringen. Gerade gibt es nun Hinweise darauf, dass sich die Paris-Attentäter mit Kaptagon aufgeputscht haben. Diese Droge treibt den Krieg in Syrien mit an. Mehrere Bürgerkriegsfraktionen verdienen daran. Ein Stimulanz, das unter dem Namen Phenethylin gehandelt wird. Zur Behandlung von Narkolepsie. Ja, es wird wohl ähnlich wirken wie Ephedrin oder so oder Amphetamin. Ja, Amphetaminderivat, sage ich doch. Wirkung. Die Substanzen lassen verstärkt Neurotransmitter wie Dopamin ausschütten. Gefühle wie Hunger, Schmerz und Furcht dämpft die Droge genauso wie das Risikobewusstsein. Deswegen kursiert Kaptagon inzwischen unter dem Namen Dschihadistendroge und erklärt die Grausamkeit der IS-Taten. Ist es nicht schön? Ja, also gut. Die Türken haben 11 Millionen Pillen davon bedingenstschlagt. Oh, beschlagnahmt war das Wort. Der Erdogan hat sich ja den ganzen Tag quasi schon geweigert, sich beim Putin zu entschuldigen, aber jetzt hat er wohl Muffensausen bekommen, nachdem der Putin mit empfindlichen Zirkus-Sanktionen gedroht hat und sagt jetzt, hätten wir gewusst, dass das Russen gewesen wären, hätten wir den nicht getötet. Ja, das, Außerdem sagte Erdogan, er hätte versucht, Putin nach dem Abschuss des russischen Kampfjets telefonisch zu erreichen, aber Putin hätte bis heute nicht zurückgerufen. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Gut. Mehr scheint heute nicht passiert zu sein. In Berlin wurde irgendwie eine Moschee untersucht, weil man da Anschlagspläne vermutet hat. Aber ich gucke. Polizei nimmt zwei Männer in Berlin fest. Planten sie einen Anschlag in Dortmund? Das ist ja schön. Also es rückt immer näher an mich ran. Du bist aber aus dem Schneider. Wenn ich dann irgendwann tot bin, dann ist das wohl so. Paris-Attentäter sollen Waffen in Deutschland gekauft haben. Ist es nicht schön? Ja, mehr scheint es offenbar gerade in den Nachrichten nicht zu geben. Terror, Terror, Terror, Paris, Paris. Ich glaube, jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, um irgendwelche unliebsamen Gesetze durchzubringen. Und schätzungsweise machen die das auch. Willst du machen? Machst du nix. Und schöne Sachen stehen ja nie in den Nachrichten. Also müssen wir uns unsere schönen Sachen selber machen. Zum Beispiel diese Liebessache. Ja. Das ist sehr gut. So, mein Schatz. Jetzt habe ich dich genug vollgeschwallt. Frankreich setzt Menschenrechtskonventionen aus. What? Das wird ja immer schöner. Ja. Wie dem auch sei. Liebe, Liebe, Liebe. Wir denken nur an Liebe. Und ich freue mich unfassbar drauf, dich gleich zu sehen. Und jetzt gehe ich gleich schlafen und wir sehen uns dann, wenn ich wieder wach bin und da hochgefahren bin. Tschüss, mein Schatz. Muah.